Radio Bremen 2. Guten Morgen. Ihr hat sich die blutrünstige, aber psychologisch hochinteressante Geschichte von Dr. Jekyll and Mr. Hyde ausgedacht. Und aus seiner Feder stammt auch der Roman Die Schatzinsel. Die Rede ist von Robert Louis Stevenson, einem schottischen Schriftsteller des letzten Jahrhunderts, der Romane und Erzählungen schrieb und lange als Jugendbuchautor missverstanden wurde. Dabei zeugen Stevensons Texte sehr genau vom epochalen Umbruch zwischen romantischer und moderner Literatur. Im Forum Kultur hören Sie ein Porträt, das Klaus Modig von Robert Louis Stevenson gezeichnet hat. Gerne würde ich dorthin ziehen, wo die goldenen Äpfel blühen, wo in wärmeren Klimaten Papageien und Piraten Kokosnuss und Mango kauen, Robinsons sich Boote bauen, wo im hellen Sonnenschein eine reiche Stadt muss sein, Minarette und Moscheen, Gärten und Oasen sehen, wo im heißen Wüstenwind alte Geisterstädte sind. Kinder, die dort einmal waren, sind vor vielen, vielen Jahren fortgegangen, leer ihr Haus. Nirgendwo mehr Mann noch Maus. Wenn ich mal erwachsen bin, reise ich bestimmt dorthin. Streif durch Keller, Söller, Ställe, durch verstaubte Spiegelsäle, wo die Bilder an der Wand künden noch vom Zauberland. Und das Spielzeug liegt noch immer im verlassenen Kinderzimmer. Der Verfasser dieses Gedichts für Kinder mit dem Titel Reise hat die Träume seiner Kindheit wahrgemacht. Er durchwanderte Schottland und England, bereiste mit einem Kanu die Flüsse und Kanäle Nordfrankreichs und Belgiens, durchstreifte mit einem Esel die Cevennen, besuchte Davos im Winter und die Côte d'Azur im Frühling, fuhr mit einem Einwandererschiff über den Atlantik, bereiste mit Eisenbahn und Postkutsche die USA und segelte mit einer Schoner-Yacht 2 Jahre lang durch die Südsee, wo er sich nach einem Besuch in Australien schließlich auf Samoa niederließ. Wenn man auf einer Weltkarte die Routen einzeichnete, die der schottische Schriftsteller Robert Louis Stevenson bereist hat, ergäbe sich das grafische Muster eines abenteuerlichen, romantischen und pittoresken Lebens. Er suchte auch in der Tat Romantik und Abenteuer, und er sah fast alles in Bildern. Zudem verschlug ihn eine Kette von Zufällen an romantische und pittoreske Orte. Aber seine rastlose Reiselust war nur zum Teil freiwillig, war nur zum Teil die Erfüllung kindlicher Träumereien und Abenteuern an fremden Küsten, von weißen Stränden und grünen Inseln unterm Passatwind. Denn Stevenson reiste vor allem, weil er sich in milderem Klima als dem seiner rauen schottischen Heimat Linderung von schweren Lungenleiden erhoffte, die ihn von Kindheit an quälten und oft wochenlang ans Bett fesselten. Er war ein Weltreisender auf wackligen Beinen, dessen Reisen einer beständigen Flucht vor dem Gefängnis des Krankenlagers gleichkam und der sich von Abenteuer zu Abenteuer schleppen musste. Das grafische Muster dieses bewegten Lebens auf der Weltkarte kann jedenfalls auch als ein unfreiwilliger Krankenbericht gelesen werden, als Fieberkurve eines chronisch Kranken, der fast wütend entschlossen war, gesund zu werden. In seiner wunderbaren Gedichtsammlung für Kinder, A Child's Garden of Verses, findet sich das Gedicht My Bed is a Boat, in dem es heißt: Mein Bett ist wie ein kleines Boot. Das Kindermädchen hilft mir beim Einschiffen, sie zieht mir den Seemannsmantel an und entlässt mich ins Dunkel. Abends gehe ich an Bord und sage meinen Freunden am Ufer auf Wiedersehen, ich schließe die Augen und segle fort und sehe und höre nichts mehr. Jede Nacht durchkreuze ich die Dunkelheit. Doch wenn endlich der Tag zurückkehrt, finde ich mein Boot in meinem Zimmer an der Pier sicher festgemacht. Dieses Gedicht ist ein psychologischer Schlüssel für viele Werke Stevensons. Dreht man nämlich die Zeile um, ergibt sich »Mein Boot ist ein Bett«. Und damit hat man neben Romantik und einem sehr männlichen Abenteurertum das entscheidende Motiv für die meisten seiner Reisen. Oscar Wilde hat einmal, witzig wie stets und vielleicht nicht ganz zu Unrecht, die Bemerkung gemacht, Stevenson hätte noch viel spannendere, noch viel buntere Romane geschrieben, wenn er sein ganzes Leben bequem in Edinburgh hätte verbringen können. Andererseits so könnte man zurückgeben, hat Stevenson aus seiner schlechten Gesundheit mehr gemacht als Oscar Wilde aus seiner guten. Jedenfalls wurde das Krankenbett seiner Kindheit nicht nur zur fantasiegefüllten Wiege, aus der später seine Geschichten erwuchsen, vielmehr wurden die Kutschen, Züge und Boote, die ihn bis ans andere Ende der Welt trugen, auch immer wieder zu seinen Krankenbetten. In seinem berühmtesten Roman, Die Schatzinsel, hat er in der Figur des beim Angriff der Meuterer verletzten Kapitäns Smollett ein ironisches Selbstporträt gezeichnet. Denn Smollett liegt auf der Rückfahrt am Heck in einer Hängematte und befehligt von dort aus das Schiff. Es ist eine grausame Ironie dieses kurzen und doch enorm produktiven Lebens, um das sich später zahlreiche Legenden bilden sollten, dass der Schriftsteller nicht an seinem Lungenleiden starb, sondern an einem Gehirnschlag. Der traf den erst 44-Jährigen völlig unerwartet, mitten in der Arbeit an seinem fragmentgebliebenen Roman Weir of Hermiston, nachdem er sich in Samoa niedergelassen hatte und seine Gesundheit weitgehend wiederhergestellt glaubte. Das war 1894. Geboren wurde Robert Louis Stevenson 1850 in eine Familie des konservativ-puritanischen Bürgertums Edinburghs. Sein Vater war ein hochangesehener Konstrukteur und Ingenieur von Leuchttürmen. Und es war eine ausgemachte Sache, dass der Sohn diese Tradition fortsetzen sollte. Aber das Kind hatte zwei Schwächen, die man als Leuchtturmkonstrukteur nicht gebrauchen konnte. Es war zart, vielleicht auch durch den Einfluss einer liebevollen Kinderfrau verzärtelt, und es kränkelte häufig. Vor allem aber war es, mit seinen Tagträumen oft lange allein gelassen, überaus fantasiebegabt. Mit seinen Spielzeugbooten ging der Junge auf große Fahrt in die Regionen der inneren Exotik. Mit Zinnfiguren schlug er Schlachten und gründete Königreiche. Manchmal segelten Zinnpiraten, marschierten meine Zinnsoldaten in Reih und Glied mit aller Macht durchs Lagenland zur Kissenschlacht. Manchmal segelten meine Schiffe durch Lakenmeere und Kissenriffe und Städte baute ich wie aus Träumen mit Menschen, Häusern, Straßen und Bäumen. Ich erwachte auf meinem Kissenberg und blickte hinunter auf mein Werk. Ich war so riesig wie ein Gigant. Unten im Tal schlief das Steppdeckenland. Der für sein späteres Schaffen wichtigste Gegenstand dieser äußerlich behüteten, innerlich aber fiebrig erregten Kindheit war zweifellos Mr. Skells Juvenile Drama. Ein Spielzeugtheater, dessen nachhaltigen Eindruck Stevenson in einem autobiografischen Essay einmal so formulierte. Was ist die Welt, der Mensch und das Leben denn anderes als das, was mein Skell-Theater aus ihnen gemacht hat? Die stilbildende Energie eines literarischen Werks resultiert aus Vorstellungskraft. Sie ist die Landschaft der Träume, die Welt, die ein Autor sich schaffen oder in der er leben möchte, gewissermaßen die eigenartige Flora und Fauna des individuellen Planeten. Und in diesem Guckkastentheater aus Pappe lag die Welt, die Stevenson dann in seinen Büchern schaffen sollte, in ganz schlichten Archetypen präformiert. Seine Bilder und Szenen sind meist wolkenlos und klar. Und durch diese Szenen laufen spannende Handlungsführungen mit märchenhaften, Kolportage bewusst in Kauf nehmenden Motiven, schnell spannend und manchmal so bizarr wie die Linien eines Blitzes vor den hellen Wasserfarben einer Pappkulisse. Dies Grundmuster lässt sich noch in seinen reifsten und komplexesten Werken erkennen und geht sogar in jenen Momenten nicht verloren, wenn Stevenson realistisch wird. Und selbst in den traurigsten und tragischsten Passagen seiner Werke begeistert sich Stevenson immer noch wie ein Kind. Im ausweglosen Elend eines seiner pessimistischsten Werke, dem späten Roman The Ebb Tide, wirken beispielsweise Männer mit Taucherhelmen wie märchenhafte Monster, wie Pantomimenmasken vor einem Prospekt aus Azur. Insofern lässt sich, mit ein wenig Übertreibung, sagen, dass der weltreisende Stevenson sein Leben in dem Spielzeugtheater verbrachte, das neben dem Krankenbett seiner Kindheit gestanden hatte. Aus den Spielzeugen entwickelten sich seine Phantasmagorien, und seine Phantasmagorien verwandelte er wieder in Literatur zurück, die ja vielleicht das ernsthafteste Spielzeug ist, das die Menschheit besitzt. An seine ersten literarischen Versuche erinnerte Stevenson sich später ebenso selbstironisch wie psychologisch präzise. Menschen werden mit unterschiedlichen Manien geboren. Von frühester Kindheit an bestand meine darin, aus imaginären Ereignisketten ein Spielzeug zu machen. Und sobald ich schreiben konnte, wurde ich ein guter Freund der Papierhersteller. Hätte er sich den Wünschen seiner Familie gefügt, wäre Stevensons Leben wahrscheinlich so grundsolide, behäbig und langweilig verlaufen wie ein dreibändiger viktorianischer Roman. Zwar studierte er zuerst, wie gewünscht, Ingenieurswissenschaften, dann auch noch Jura und machte in beiden Disziplinen passable Examen, übte jedoch keinen der Berufe je aus, sondern ging weiter seinen literarischen und künstlerischen Neigungen nach. In Gehabe und Kleidung gefiel er sich in der Rolle des Bürgerschrecks, stolzierte langhaarig mit gestickten Kappen oder federbewehrten Hüten auf dem Kopf durch seine Vaterstadt. Seit 1873 publizierte er Essays und Feuilletons in literarischen Magazinen. Aber erst 1877 debütierte er literarisch mit der Erzählung »Ein Nachtquartier«. Nicht zufällig, eine fiktive Episode aus dem Leben des französischen Vagantendichters François Villon. Und es ist auch kein Zufall, dass dieser Text, obwohl die Handlung bei Nacht spielt, die Imagination des Lesers weniger auf die Schwärze der Dunkelheit lenkt, als vielmehr auf das strahlende Weiß des Schnees. Denn vor diesem Schnee stehen die Gestalten der Erzählung wie Umrissfiguren eines Schattenspiels, wie die ausgestanzten Figuren des Spielzeugtheaters. Stevensons Vater, zwar puritanisch bis auf die Knochen, aber alles andere als philisterhaft, unterstützte seinen Sohn finanziell, nachdem er dessen Talent erkannt und in diesem Talent eigene Neigungen wiedererkannt hatte, die er selbst nicht ausleben konnte. Als Stevenson 10 Jahre später die Schatzinsel schrieb, wurde sein Vater sogar zum Co-Autor. Stevenson erinnerte sich: Mit seiner ganzen Romantik und mit der Kindlichkeit seines wahren Wesens fing mein Vater sofort Feuer. Seine eigenen Geschichten, mit denen er jede Nacht seines Lebens in den Schlaf ging, handelten ausschließlich von Schiffen, Herbergen an Landstraßen, Räubern, alten Seemännern und Handlungsreisenden vor dem Dampfzeitalter. Niemals beendete er eine dieser Romanzen. Der glückliche Mann musste es ja auch nicht. Aber in der Schatzinsel erkannte er etwas wieder, das mit seiner eigenen Fantasie zusammenhing. Es war seine Art, pittoresk zu sein. Und er hörte sich nicht nur mit Vergnügen das tägliche Kapitel an, sondern arbeitete selbst aktiv mit. Als die Zeit kam, da Billy Bones Kiste geöffnet werden sollte, muss mein Vater den größten Teil eines Tages damit zugebracht haben, auf der Rückseite eines Briefumschlags, wie ihn Juristen benutzen, eine Inventarliste aufzustellen, die ich dann genau übernahm. Und der Name von Flints altem Schiff, Walrus, wurde auf seinen besonderen Wunsch hin verliehen. In dieser merkwürdigen Doppelexistenz des Vaters, gespannt zwischen der Lebensprosa eines puritanischen Ingenieurs und den romantischen Poesien eines Träumers, liegt auch ein Schlüssel zu Stevensons berühmter Erzählung »Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde«, auf die wir später zu sprechen kommen werden. Aber bis dahin und bis zu dem sensationellen Erfolg der Schatzinsel war für Stevenson noch ein weiter und, wie könnte es bei ihm anders sein, abenteuerlicher Weg. Edinburgh war ihm nicht nur zu kalt und rau, sondern auch zu streng und eng geworden. Über seine Heimatstadt notierte er: Im Winter ist das Wetter rau und wild, im Sommer zugig und unbehaglich und im Frühling ein meteorologisches Fegefeuer. Die Zarten sterben früh und als ein Überlebender in böigen Winden und strömenden Regen war ich manchmal versucht, sie um ihr Schicksal zu beneiden. Er ging vorerst nach Paris, um Kunst zu studieren, und verkehrte in Künstler- und Studentenkreisen des Quartier Latin. Im Karneval der dortigen Bohème war sein exzentrisches Äußeres freilich konventionell, weil die Konvention aus dem Unkonventionellen bestand. Die geistige Atmosphäre Frankreichs, ja ganz Europas, war gekennzeichnet vom Übergang eines materialistischen Naturalismus vom Schlage Balzacs und Solas in Pessimismus und einen morbiden Ästhetizismus, dessen Exponenten Baudelaire und Poe, Nerval und Huysmans und Wilde waren. Der ungesunde Schatten Schopenhauers lag über Paris. Stevenson war durchaus nicht frei von Dekadenzallüren und er trug auch den Bacillus des Morbiden in sich. Und eben deshalb ist das Bemerkenswerteste an seiner Pariser Zeit, dass er diesen Modeströmungen nicht verfiel, sondern eine ganz andere, geistig gesundere und optimistischere Richtung einschlug. Er rauchte kein Opium und trank keinen Absinth, um sich im Rausch undefinierbaren kosmischen Energien zu überlassen. Sein Kopf blieb klar, sein Bewusstsein unterschied sich radikal von dem mystischen Skeptizismus seiner Umgebung. Stevenson war in Paris das wandelnde Paradox eines Décadents, der sich weigerte, décadent zu werden, eines physisch Kranken, der gesund werden wollte, eines Skeptikers gegenüber dem Skeptizismus. Der Tod war ihm viel näher als den wachsgesichtigen Todessüchtigen der Décadence. Er wusste es sehr genau, wenn er hustete und das Blut in seinem Taschentuch sah. Sein Äußeres war Pose, das Blut war echt. Er sah, wie sich die ganze Welt unter dem Schatten des Verfalls duckte, wie sie unter der Totenkopfflagge segelte. Aber Stevenson deutete diese Flagge bemerkenswert anders, als Piratenflagge des Abenteuers, als Aufbruchssymbol in eine gesündere Atmosphäre, in reinere Luft. Gilbert Keith Chesterton, dessen großer Essay von 1927 nach wie vor zum Besten gehört, was je über Stevenson geschrieben wurde, hat dessen Pariser Erfahrungen folgendermaßen zusammengefasst. Er weigerte sich entschieden und fast dramatisch, verrückt zu werden. Oder, was viel schlimmer ist, müßig zu bleiben. Er folgte keinem Ideal von der Art, die üblicherweise von Idealisten vertreten werden. Er versuchte auch keine optimistische Philosophie zu konstruieren wie Spinoza oder Emerson. Er predigte nicht wie William Morris oder Wells den Anbruch eines guten neuen Zeitalters. Er folgte weder dem Imperialismus noch dem Sozialismus noch Schottland. Er folgte Skeld. Wiederholung hat das göttliche Paradox abgeschliffen, dass wir Moral von kleinen Kindern lernen sollen. Er vertrat das noch ungewöhnlichere Paradox, dass wir Moral von kleinen Jungen lernen sollen. Das Kind, das uns führen sollte, war der ganz normale kleine Junge. Der Junge mit der Zwille und der Spielzeugpistole und dem Spielzeugtheater des Mr. Skeld. Zu den Semi-Selbstmördern, die an den Kaffeetischen hingen, Absinth soffen und über Atheismus diskutierten, schien Stevenson sagen zu wollen, hängt euch doch auf. Der Held eines Drei-Groschen-Dramas ist mehr wert als ihr. Ein buntes Groschenheft ist für lebendige Menschen künstlerisch wertvoller als die Kunst, die ihr vertretet. Piraten und Admirale auf Pappe zu malen ist mehr wert. Es hat Spaß gemacht, es bedeutete Kampf, es war Leben. Und so bot sich der Welt dies unterhaltsame Schauspiel, umgeben von Staffeleien, vor denen andere Künstler die Feinschattierungen Corots und Renoirs diskutierten, saß ein Kunststudent und malte ganz ernsthaft Matrosen in hellem Preußischblau und vergoss ihr Blut in purpurroten Strömen aus einem billigen Tuschkasten. Das ist das grundlegende Paradox der frühen Erwachsenenzeit Stevensons. Oder, wenn man so will, der wahre Witz über Stevenson. Das Ergebnis des ganzen Intellektualismus der Bohème war die Rückkehr zum Skeld-Theater. Das bemerkenswerte Resultat des gesamten Balzac-Studiums war die Schatzinsel. Stevenson sah eigentlich nicht nach vorn oder nach draußen in eine Welt größerer Dinge, sondern blickte zurück und nach innen in eine Welt des Kleinen, in Skelds Guckkasten, der immer noch das wahre Fenster zur Welt war. Bevor jedoch Stevenson seinen Widerstand gegen den dekadenten Ästhetizismus literarisch Ereignis werden ließ, denn neben allem anderen ist ja gerade die Schatzinsel genau dies, die Rebellion einer hellen, ins Blaue drängenden Romantik gegen die schwarze Romantik der Blumen des Bösen, kehrte er Paris den Rücken und ging, im unmittelbaren Sinn, an die frische Luft. Er ging auf Reisen. Mit seinem Freund Walter Simpson unternahm er im September 1876 eine Reise von Antwerpen bis Pontoise. Das klingt banal und wäre mit der Eisenbahn eine Fahrt weniger Stunden gewesen. Doch Stevenson und sein Freund reisten über die Kanäle und Flüsse, Schelde und Oise, durch Belgien und Frankreich mit besegelten Kanus. An Inland Voyage, der Bericht über diese kleine Expedition, erschien zwei Jahre später. Robert Louis Stevensons erstes Buch. Das Buch eines romantisch gesinnten großen Jungen, in dem es einmal heißt: Es gibt niemanden unter 30, der schon so tot ist, als dass sein Herz beim Anblick eines Zigeunerlagers nicht erbeben würde. Und seiner Mutter schrieb er, sie habe einen Landstreicher zum Sohn. Der bescheidene Erfolg des Reiseberichts bewies ihm, dass sich Reisen und Schriftstellerei miteinander kombinieren ließen. Die zeitgenössische Kritik nahm das Buch freundlich auf. Es sei charmant und liebenswert. Doch an Inland Voyage, wie auch die beiden folgenden Reiseberichte aus den Cevennen und aus Kalifornien, ist weniger wegen der charmanten Liebenswürdigkeit seines Autors bedeutsam, sondern vielmehr deshalb, weil Stevenson hier den Grundstein für seine Meisterschaft in der Beschreibung von Landschaften und Wetterverhältnissen legte, die dann zu der im doppelten Wortsinn atmosphärischen Dichte seiner späteren Meisterwerke beitrugen. Kurz vor dieser Reise hatte er Fontainebleau und die Künstlerkolonie in Grasse besucht. Dort lernte er Fanny Osborne kennen, eine Amerikanerin, die von ihrem Mann, einem Anwalt aus Kentucky, getrennt lebte. Stevenson verliebte sich in die 10 Jahre ältere Fanny. Attraktiv, lebenserfahren, resolut und praktisch war dies genau die Frau, die der dauernd kränkelnde Romantiker Stevenson als bessere Hälfte brauchte. 1877 hielten sie sich zusammen in Paris und Grasse auf, im nächsten Jahr folgte sie ihm nach London und reiste dann in die USA zurück, um dort ihre Scheidung zu betreiben. Der verliebte Stevenson litt unter ihrer Abwesenheit und um sich abzulenken, brach er im September 1878 mit einem Esel als Packtier zu einer ausgedehnten Wanderung durch die Cevennen auf. Sein Tagebuch dieser Wanderung verarbeitete er dann später zu dem Bericht »Reise mit dem Esel durch die Cevennen«. Reisende mit einer pittoresken Neigung hatten mich eine schauerliche Landschaft à la Byron erwarten lassen. Meinen schottischen Augen jedoch erschien sie lächelnd und üppig, wie ja auch das Wetter meinem schottischen Körper den Eindruck von Hochsommer machte, obwohl die Kastanien bereits vom Herbst gezeichnet waren und die Pappeln in Vorsorge für den nahenden Winter ein Kleid von mattem Gold angelegt hatten. Im August 1879 folgte Stevenson schließlich Fanny Osborne in die USA, indem er von Schottland aus ein Einwandererschiff nach New York nahm und von dort den amerikanischen Kontinent mit der Eisenbahn bis Monterey in Kalifornien durchquerte. Über die Reisebedingungen auf dem Emigrantenschiff verfasste er den Essay »The Amateur Emigrant« und über Monterey, jene kleine Hafenstadt an der Westküste, die später durch die Werke John Steinbecks weltberühmt werden sollte, den Essay »The Old Pacific Capital«. Nachdem sie sich von ihrem ersten Mann hatte scheiden lassen, konnten Fanny und Stevenson 1880 endlich in San Francisco heiraten. Stevensons Vater jedoch, der die literarischen Ambitionen seines Sohnes mit Wohlwollen begleitete und ihm auch seine Bohème-Eskapaden durchgehen ließ, spielte diesmal nicht mehr mit. Eine 10 Jahre ältere Frau und auch noch geschieden, das war dem alten Puritaner zu viel. Er verweigerte seinem Sohn sogar vorübergehend die finanzielle Unterstützung, von der Stevenson damals noch abhängig war. Als Fanny freilich später der Familie in Edinburgh vorgestellt wurde, verwandelte sich die Aversion schlagartig in Zuneigung zu der attraktiven und in Schottland nahezu exotisch wirkenden Frau aus der neuen Welt. Seine Flitterwochen hatte das Paar im kalifornischen Napa Valley verbracht. An einer Flanke des Mount St. Helena lagen damals die Überreste einer aufgegebenen Silbermine, Silverado. Die Stevensons bezogen dort einen halbverfallenen Schuppen, der den Minenarbeitern als Unterkunft gedient hatte. In seinem Buch »The Silverado Squatters« hat Stevenson dann seine kalifornischen Erfahrungen festgehalten, indem er den legendären amerikanischen Westen in einem historischen Augenblick skizzierte, in dem er sich anschickte, seine legendäre Wildheit zu verlieren. Die Geschichte jenes Zahnarztes aus Mendocino etwa, der eines Tages seine Bohrer Bohrer sein ließ und Züge und Postkutschen auszurauben begann, war, als Stevenson sie erzählt bekam, erst einige Jahre alt. Dennoch musste sie 1880 bereits wie die märchenhafte Kunde aus einer längst vergangenen Epoche wirken. Und der Verlust ursprünglicher, nie wiederkehrender Erfahrung, ausgehend von der paradiesischen Erfahrung der Kindheit, wie auch der Versuch, diese Erfahrung literarisch zu rekonstruieren, wurden immer stärker zum Zentrum von Stevensons Produktion. Später, beim Anblick seiner ersten Südseeinsel, sollte er notieren: Die erste Erfahrung lässt sich niemals mehr wiederholen. Die erste Liebe, der erste Sonnenaufgang, die erste Südseeinsel sind Erinnerungen eigener Art und rühren an eine Jungfräulichkeit der Empfindungen. Im Osten kündigte eine strahlende, lichte Stelle den Tag an, und darunter am Horizont stieg die morgendliche Wolkenbank bereits schwarz wie Tinte empor. Schwarz wie Tinte, mit der Stevenson die Jungfräulichkeit des ersten Blicks, die Unschuld kindlicher Abenteuerlust, Buch um Buch in Sprache verwandelte und damit krisenfest zu machen versuchte. Indem er das Silverado-Buch schrieb, gelang es ihm auch, gewiss motiviert durch den Konflikt mit seinem Vater, seine Hassliebe zu Schottland zu definieren. Schottland mag ein verregneter, wellenumtoster Archipel sein, wo der Wind wütet und salzige Schauer prasseln, aber irgendwie ist das Leben dort wärmer und dichter. Der Herd glimmt rötlicher. Die Lichter der Häuser scheinen weicher durch die regennassen Straßen. Die vertrauten Namen, in Versen und Musik verewigt, legen sich enger um unsere Herzen. Kein Zweifel, der frisch verheiratete, fernwehkranke Stevenson hatte Heimweh. Heimweh nach Schottland. Er hatte unstillbares Heimweh zum versunkenen Land seiner Kindheit. Dass er später, als er sich auf Samoa niedergelassen hatte, seine besten Romane zu schottischen Themen schrieb, hat einen Grund. Erst die Abwesenheit Schottlands hat Stevenson die Wirklichkeit seiner Heimat so greifbar gemacht, dass er sie literarisch verarbeiten konnte. Von der abenteuerlichen Wirklichkeit des amerikanischen Westens war es jetzt jedenfalls nur noch ein vergleichsweise kleiner Schritt zu den imaginären Abenteuern jenes Buches, mit dem vor allem anderen Stevensons Name verbunden ist, die Schatzinsel. In seinem Essay »Mein erstes Buch« hat Stevenson die Entstehungsgeschichte des Romans detailliert überliefert. Nach der Rückkehr aus Kalifornien verbrachten Stevenson und seine Frau einen, wie könnte es dort anders sein, verregneten Sommerurlaub im schottischen Hochland. Fanny hatte ihren 10-jährigen Sohn aus erster Ehe mitgenommen, der sich die Zeit damit vertrieb, bunte Tuschbilder zu malen. Stevenson erinnerte sich: Ich leistete dem Künstler sozusagen Gesellschaft an der Staffelei, verbrachte die Nachmittage mit ihm in großzügiger Konkurrenz und malte farbige Bilder. Bei einer dieser Gelegenheiten malte ich die Landkarte einer Insel. Sie war sauber ausgearbeitet und, wie ich glaube, schön koloriert. Ihr Umriss beschäftigte meine Fantasie, ohne sich ausdrücken zu können. Es gab Häfen, die mir so gut wie so nette gefielen. Und im Unbewusstsein des vom Schicksal Bestimmten nannte ich meine Darstellung Schatzinsel. Wie ich höre, soll es Leute geben, die sich nichts aus Landkarten machen. Ich mag das kaum glauben. Ein Kind aber muss man nicht daran erinnern, wie es im Gras lag, in den unendlichen Wald blickte und sah, wie er sich mit Märchenarmeen bevölkerte. Während ich mich in die Karte der Schatzinsel vertiefte, begannen auf etwa diese Weise die zukünftigen Figuren des Buchs dort zwischen imaginären Wäldern sichtbar zu werden. Und ihre gebräunten Gesichter und funkelnden Waffen sahen mich aus unbekannten Gegenden an, während sie auf den wenigen Quadratzentimetern einer einfachen Projektion kämpften und auf Schatzsuche hin und her wanderten. Die Suche nach dem Schatz des Piratenkapitäns Flint auf der imaginären Karibikinsel war für Stevenson also auch und sehr wesentlich eine Suche nach der verlorenen Zeit. Und man kann ohne Übertreibung sagen, dass Stevenson selbst noch in seinen sehr unmittelbar als Jugendlektüre konzipierten Büchern, wie eben der Schatzinsel oder der Schwarze Pfeil, entfernte Ähnlichkeit zu Marcel Proust aufweist. Mehr Ähnlichkeiten jedenfalls als zu den Großen der Jugendliteratur wie Alexandre Dumas oder auch Karl May. Im Gegensatz zu Marcel Proust war Stevenson jedoch kaum daran interessiert, die psychologischen Mechanismen des Erinnerungsprozesses darzustellen. Erinnerung war ihm offenbar unproblematisch, da die Phantasmagorien seiner Kindheit ihm stets präsent und literarisch verfügbar blieben. Proust beschreibt stets aus der Perspektive des Erwachsenen Kindheit als verlorene Erfahrung, die nur im komplizierten, vielfach gebrochenen Vorgang des Erinnerns wiedergefunden werden kann. Stevenson entdeckte etwas anderes, nämlich das sprichwörtliche Kind im Manne, das sich mit den Jahren in der schartigen Sachlichkeit des Lebens nicht verliert, sondern wie eingeschlafen darauf wartet, zum günstigen Anlass wieder geweckt zu werden. Genau dies ist der Grund, warum die Schatzinsel bis heute Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen entzückt. Stevensons Vater war der Erste, dem dies Buch die Bild- und Vorstellungswelt seiner Jugend zurückbrachte. Parallel zur Arbeit an der Schatzinsel verfasste Stevenson Gedichte, die unter dem Titel »A Child's Garden of Verses« als Buch erschienen. Im angelsächsischen Sprachraum sind viele dieser Verse, von denen es immer noch keine deutsche Übersetzung gibt, so weit verbreitet, so tief ins Kollektivbewusstsein eingesunken, dass sie häufig als Folklore mit unbekanntem Verfasser gelten. Vergleichbar Heinrich Heines Lied von der Lorelei. Einige dieser Gedichte haben wir schon gehört. Folgen soll nun an dieser Stelle das Widmungsgedicht an den Leser. Es zeigt sehr prägnant, beinahe programmatisch, Stevensons literarische Methode. Seine Art und Weise nicht auf, sondern in Kindheit und Jugend zurückzublicken. Wie deine Mutter dich gesehen, als du im Garten spieltest schön, so magst du sehen, schau nur, versuch's, durchs Fenster dieses kleinen Buchs im Garten spielen ein anderes Kind, in Tagen, die vergangen sind. Doch klopfst du an die Fensterscheiben, hört es dich nicht in seinem Treiben, es ist versunken in sein Spiel, bemerkt dich nicht, tut, was es will. Es hört dich nicht, es sieht dich nicht. du lockst es nicht aus dem Gedicht. Die Wahrheit ist, es ist seit langem schon und fortgegangen. Ein Kind aus Fantasie und Luft spielt noch in jenes Gartens Duft. Die nur scheinbar naive Unmittelbarkeit Stevensons kann man vielleicht am besten mit den Filmen Steven Spielbergs vergleichen. Hier wie dort wird mit allergrößter künstlerischer Bewusstheit und Disziplin der Erfahrungsmodus von Kindheit lebendig. Hier wie dort herrscht die von einem Erwachsenen erinnerte Fantasie der Kindheit, die aber eben alles andere als kindisch ist. Die Schatzinsel ist gewiss an die 20 Mal verfilmt worden. Als letzte, gewissermaßen endgültige Version wünschte ich mir eine von Steven Spielberg, in deren Eingangssequenz man den 30-jährigen Stevenson am Schreibtisch sitzen sieht. Während der Regen gegen die Fenster trommelte, saß ich an einem kalten Septembermorgen vor einem hellen Kaminfeuer und begann mit dem Schiffskoch, denn das war der ursprüngliche Titel. Ich habe eine Anzahl anderer Bücher begonnen und abgeschlossen, doch kann ich mich nicht entsinnen, an einem von ihnen mit mehr Behagen gearbeitet zu haben. Das ist auch nicht weiter erstaunlich, denn gestohlene Äpfel sind sprichwörtlich süß. Ich komme jetzt zu einem peinlichen Kapitel. Kein Zweifel. Der Papagei gehörte einmal Robinson Crusoe. Kein Zweifel. Das Skelett ist Poe entwendet. Ich denke nicht viel darüber nach. Es sind Kleinigkeiten und Details und niemand darf die Hoffnung hegen, ein Skelettmonopol für sich zu beanspruchen oder den Alleinvertretungsanspruch für sprechende Vögel zu reklamieren. Die Palisade stammt, wie ich höre, aus Masterman Ready. Es mag sein, es stört mich kein Jota. Diese nützlichen Schriftsteller haben das Wort des Dichters erfüllt. Indem sie davongingen, hinterließen sie Fußspuren im Sand der Zeit, die vielleicht ein anderer... Und der andere war ich. Meine Schulden gegenüber Washington Irving beschäftigen mein Gewissen, und zwar sehr zu Recht. Denn ich glaube, dass Plagiarismus kaum jemals weitergegangen ist. Billy Bones, seine Seekiste, die Versammlung im Hinterzimmer, der ganze innere Geist und ein guter Teil der sachlichen Details meiner ersten Kapitel, alles war da. Alles war das Eigentum Washington Irvings. Aber ich dachte nicht daran, als ich damals am Kamin saß und etwas schrieb, dass die Sturmflut einer eher mäßigen Eingebung zu sein schien. Und auch nicht, als ich Tag für Tag nach dem Mittagessen meiner Familie vorlas, was ich am Morgen geschrieben hatte. Es kam mir so originell wie die Sünde vor. Es schien zu mir zu gehören wie mein rechtes Auge. In der Piratengeschichte der Schatzinsel erwies sich Stevenson also gewissermaßen als ein ebenso ruchloser wie begnadeter Geschichtenpirat. Den Satz von Novalis, eine gute Geschichte könne nur aus Quellen entstehen, die selber schon gute Geschichten seien, hätte Stevenson jedenfalls beidhändig unterschrieben. Am Anfang seiner Karriere hat Stevenson einmal gesagt, er habe sich zum Affen von Charles Dickens gemacht. Aber seine Werke widersprechen dieser Behauptung. Sehr viel präziser war seine selbstkritische Einschätzung stets in Versuchung gewesen zu sein, das Fleisch von den Knochen zu schneiden. In der Tat haben seine Schreib- und Denkbewegungen etwas Knochiges. Sie sind schlank, fast mager, wie er selbst. In seinen Geschichten simplifizierte er gelegentlich so stark, dass er die Komplexität der Wirklichkeit beschnitt. Gerade in diesem etwas unwirklichen, sehr schnell auf den Punkt kommenden Realismus unterschied er sich wesentlich von Dickens, der seine Figuren langsam und geduldig, aber auch betulich und langweilig, opulent und von allen Seiten beschrieb und entwickelte. Demgegenüber erinnert die Sprachökonomie des Schotten Stevenson, besonders in seinen Charakterzeichnungen, an seine Herkunft. Er ist so geizig, dass seine Charaktere fast alle dünn sind. Aber aus diesem Mangel resultiert ein wichtiges, produktives Paradox. Seine Figuren tun nämlich nur das Allernotwendigste, um in ihren Handlungen motiviert zu sein und als Charaktere glaubwürdig. Dadurch bleiben sie aber als Figuren erkennbar, als Geschöpfe ihres Erfinders, der seine Marionetten manchmal so sichtbar lenkt, dass noch die Fäden und Drähte erkennbar bleiben. Fast so wie in Mr. Skells Jugendtheater. Stevensons direkten, schnörkellosen Stil, der für die angelsächsische Literatur des 20. Jahrhunderts Vorbildfunktion gewann, man denke nur an Morm, Hemingway oder Chandler, hat Chesterton folgendermaßen zusammengefasst. Er lieferte schnelle Skizzen sehr unterschiedlicher Gesellschaften und Personen. Und der Punkt ist der, dass er sie schnell und dennoch präzise beschreibt. Ich sehe nicht ein, warum man ihn als oberflächlich abqualifizieren möchte, denn im Gang oder Profil eines Menschen sah er mehr, als die Modernen aus dessen Komplexen und dessen Unbewusstem graben können. Er ging direkt auf das zu, was bezeichnend war. Seine Charaktere entstehen weniger aus statischen als vielmehr aus dynamischen Beschreibungen und sie handeln aus Wort und Tat, nicht aus Vergleichen. Diese Eile hat etwas von Kampfgeist. Sie hat ein Ziel vor Augen und kommt zur Sache und ist ganz gewiss kein eitles Wortgeklingel zum Zweck äußerer Eleganz oder innerer Melodie. Die Bewegung der Sätze ist die Bewegung eines Menschen, der einem Ziel entgegengeht. Die Schatzinsel erschien zuerst als Fortsetzungsroman in einer Jugendzeitschrift, wo sie nicht weiter auffiel. Aber als der Roman als Buch auf den Markt kam, wurde er sogleich ein sensationeller Publikumserfolg. Das schrille Gekreisch vom Papagei des genialen Oberschurken Long John Silver, Piaster, Piaster, verwandelte sich nicht nur für die Helden des Buchs in klingende Münze, sondern bescherte auch Stevenson schlagartig finanzielle Unabhängigkeit. Seine Karriere als Schriftsteller dauerte nicht einmal 20 Jahre. Aber in dieser kurzen Spanne schuf er ein qualitativ originelles und einflussreiches und auch quantitativ imponierendes Werk. Zahlreiche Geschichten, über 20 lange Erzählungen und Novellen, 11 Romane, dazu die Reisebücher, Gedichte, Dramen, ein umfangreicher Briefwechsel, unter anderem mit Henry James und Joseph Conrad, sowie Feuilletons und autobiografische und literarische Essays, in denen er sich auch als scharfsinniger Theoretiker erwies. In seinem autobiografischen Essay, ein Kapitel über Träume, berichtete Stevenson unter anderem über die Entstehung jenes Werks, das den Erfolg der Schatzinseln noch übertreffen sollte. In einer Dezembernacht des Jahres 1885 wurde er von seiner Frau wachgerüttelt, nachdem er im Schlaf von Angstschreien gequält worden war. Er hatte die Grundzüge der Geschichte des Dr. Jekyll und Mr. Hyde geträumt. Am nächsten Morgen begann er sogleich mit der Niederschrift. In nur 3 Tagen war eine erste Fassung vollendet. Sie wurde auf Anraten seiner Frau Fanny, die eine allegorische Ausdeutung und psychologische Vertiefung vermisste, verworfen. In weiteren 3 Tagen schrieb Stevenson die Geschichte um, trotz seines schlechten Gesundheitszustands, wie seine Frau später berichtete. Er litt an beständigen Blutungen und durfte kaum sprechen. Er unterhielt sich gewöhnlich mittels Schiefertafel und Griffel. 2 Menschen dürften sich nicht zur selben Zeit in seinem Zimmer aufhalten, und wenn jemandem vom Arzt dieses Vorrecht eingeräumt wurde, war das Gespräch auf die Dauer von 15 Minuten beschränkt. Ohne die Produktionsgeschichte Stevensons als permanente Auseinandersetzung mit seiner Krankengeschichte überzustrapazieren, darf man doch sagen, dass die außerordentliche Beklemmung, die von der Erzählung ausgeht, wohl auch ihre Ursache in der gesundheitlichen Situation ihres Autors hatte. Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde, erschienen 1886, wurde jedenfalls ein ungeheurer Erfolg und gilt bis heute als das geradezu klassisch und sprichwörtlich gewordene Porträt einer gespaltenen Persönlichkeit, als Literatur gewordene Fallstudie akuter Schizophrenie. Gut und Böse, Tugend und Verderbtheit stehen sich nicht mehr in 2 verschieden profilierten Charakteren gegenüber, sondern in sich selbst. Der tiefsinnige Witz der Erzählung besteht aber nicht darin, dass ein Mensch 2 Persönlichkeiten haben kann, sondern dass 2 Persönlichkeitstendenzen in einem Menschen unheilvoll kollidieren. Nicht darin, dass man sich von seinem Charakter trennen, sondern darin, dass man es nicht kann. Deutlich erkennbar schimmert aber durch den stark psychologischen Ansatz noch etwas anderes, nämlich Stevensons beißende, wenn auch womöglich unbewusste Kritik am schizophrenen Charakter der bürgerlichen Moral und Respektabilität. Tugend und Ehrbarkeit nach außen, tief im Innern aber ungezügelte Triebe und Laster. Chesterton hat darauf hingewiesen, dass Jekyll und Hyde die tiefstgehende Auseinandersetzung Stevensons mit seiner Herkunft aus der calvinistischen Orthodoxie Edinburghs war. Ein Jahr zuvor hatte Stevenson mit der Erzählung Markheim, noch unsicher in der Methode und durchaus melodramatisch, das Prinzip des Bösen in Gestalt eines imaginären Doppelgängers bereits vorbereitet. Dabei sind Parallelen zu Edgar Allan Poes William Wilson unverkennbar. Und Stevenson wäre der Letzte gewesen, der literarische Tradition geleugnet hätte. Nun haben aber gerade Markheim, Jekyll und Hyde sowie einige andere Erzählungen, die sich auf das Unheimliche und Düstere der menschlichen Existenz kaprizieren, dazu geführt, dass man Stevenson als einen Epigonen Poes abqualifiziert hat. Nichts ist falscher. Denn gerade im Vergleich mit Poe lässt sich Stevensons Eigenständigkeit besonders gut beleuchten. In Poes Welt herrscht nämlich überall Verfall und Zersetzung, verstärkt durch eine Art luxuriöser Oberfläche aus schwerer Seide und narkotischen Düften. Und fast alle Szenen sind in Dunkelheit, Dämmerung oder Zwielicht getaucht. Alles ist Interieur. Durch Stevensons Szenerien weht klare, meist salzige Seeluft. Sie gleichen Holzschnitten. Seine Figuren sind fest umrissen. Poes Vogel ist der düstere Rabe, Stevensons der bunte Papagei. Stevensons Schottlandgeschichten sind durch und durch schottisch, aber ihnen fehlt der schottische Nebel. Seine Figuren stehen nicht im Zwielicht. Natürlich gibt es immer wieder Nachtszenen, aber Stevensons Nächte sind ganz anders als jene, die drohend über Poe brüten. In der berühmten nächtlichen Duellszene des Romans Der Junker von Ballantrae werden Kerzen in den Wald getragen. Die Handlung spielt also bei Nacht, aber eben nicht im Dunkeln. Poes Detektiv Dupin schließt tagsüber die Fensterläden, weil er nur im Dunkeln denken kann. Stevenson bringt Licht in seine Dunkelheiten und schafft damit jene Genauigkeit und Detailfreude, die zum Tageslicht gehört. Stevensons Ästhetizismus wird nie morbide, seine Romantik ist hell, sie drängt ins Licht der Vernunft. Tag für Tag strahlte die Sonne und Nacht für Nacht leuchtete der Mond und die Sterne paradierten mit ihrem funkelnden Regiment. Ich wurde mir einer geistigen Veränderung oder vielmehr einer molekularen Wiederherstellung bewusst. Meine Glieder wurden mir leichter. Ich war in mein Klima gekommen und voll Verachtung blickte ich zurück auf diese feuchten und winterlichen Zonen, die man fälschlicherweise die Gemäßigten nennt. Im Mai 1888 war Stevenson auf Anraten seines Arztes mit seiner Familie von San Francisco in die helle Inselwelt der Südsee aufgebrochen, wo sein Gesundheitszustand sich so nachhaltig besserte, dass er sich 1890 auf Upolu, einer der Samoa-Inseln, niederließ. An Henry James schrieb er: Ich glaube nicht, dass ich noch mehr als einmal nach England kommen werde. Und dann, um zu sterben. Gesund bin ich nur in den Tropen. Um die Reise zu finanzieren, verpflichtete er sich, für eine amerikanische Zeitschrift Reiseberichte zu liefern, die nach seinem Tod unter dem Titel In der Südsee als Buch herauskamen. Stevenson blieb, bei aller Begeisterung über die Schönheit der Archipele, unsentimental und beschrieb den Verlust der Unschuld einer ganzen Hemisphäre, den verheerenden Einfluss der Händler und Missionare, die Folgen eines sehr einseitigen Kulturaustauschs, den Alkoholismus und die Seuchen, eingeschleppt von den weißen Kulturträgern, ehemaligen Piraten, Opium- und Sklavenhändlern. Das reiche Material des Reisebuchs liegt auch den Erzählungen zugrunde, mit denen es Stevenson gelang, die Südsee-Klischees zu unterlaufen. Anders als etwa Rudyard Kipling, der im Themenkreis durchaus mit ihm verwandt, den Kolonialismus verklärte und die fremden Kulturen idyllisierte, klagte Stevenson in seinen Südsee-Geschichten den Imperialismus an, ja die weiße Rasse schlechthin. Damit betrat Stevenson stoffliches Neuland und stieß auf heftige Ablehnung seiner englischen Leser. Das Fragment des Romans The Ebb-Tide legt offen, wie sich Menschen verhalten, deren moralische Muster zerschlagen sind, deren Weltanschauung aufs nackte Überleben in einer unbekannten Situation reduziert ist. Stevenson bringt hier drei unterschiedliche Charaktere an Bord eines Schiffes zusammen. Ein psychologisches Labor, umgeben von Wasser. In diesem Gebrauch eines Schiffs als Emblem einer isolierten, sich selbst und andere zerfleischenden Gesellschaft dürfte Stevenson von Melville beeinflusst worden sein. Doch geht Stevenson, was die Schwärze und Ausweglosigkeit der Situation betrifft, über Melville und dessen Gesellschaft an Bord der Pequod hinaus. The Ebb Tide war, so Stevenson selbst, eine Erzählung der Hässlichkeit und des Pessimismus, in der kein Platz blieb für Südseerauschen, edle Wilde und Aloaoe. Neben Südseestoffen gelangen Stevenson auf Samoa auch seine besten Bücher zu schottischen Themen. Catriona, die Fortsetzung des Romans Die Entführung, das fragmentgebliebene Meisterwerk Weir of Hermiston und vor allem Der Junker von Ballantrae, ein spannendes und erzähltechnisch hinreißend raffiniertes Buch. Walter Benjamin bemerkte dazu, er stelle es an Bedeutung über fast alle großen Romane. Und Thomas Mann war deshalb davon so begeistert, weil er in ihm den Erzählgestus seines Dr. Faustus vorgezeichnet fand. Aus der scheinbar naiven Perspektive eines mittelmäßigen buchhalterischen Schreibers wird die Entwicklung einer außergewöhnlich komplexen Persönlichkeit dargestellt. In seinem Essay über Stevenson schrieb Leon Feuchtwanger: Es wird dem Leser kein Urteil imputiert. Es wird ihm gezeigt, wie ein schlechter Mann von großem Format und ein wackerer Mann von mittlerem Format und ein sehr wackerer Mann von subalternem Format sich in gewissen Situationen verhalten. Und die Stellungnahme dazu wird durchaus dem Leser überlassen. Diese Neutralität des Erzählens gehört wesentlich zu Stevensons Methode. In dem Essay »Ein Kapitel über Träume« hatte er programmatisch erklärt: Ich wollte nie jene Traktätchenmoral, jene Beschränktheit in ethischen Dingen, die gute Ratschläge verschleißt, zum Gegenstand meiner Erzählungen machen, sondern die weiteren Grenzen des Lebens vermitteln. Oder jene Art von Geistigkeit, die wir in der Arabeske von Zeit und Raum zu bewahren meinen. Doch muss der Autor, um solche Reinheit des Erzählten zu erreichen, gleichsam aus dem Text verschwinden, muss seine Eitelkeit bezwingen. Für den eitlen Stevenson sicher keine leichte Übung. Denn die Kunst der Erzählung besteht, nach Walter Benjamin, eben darin, eine Geschichte von Erklärungen freizuhalten, den Lesern, die in die archaische Rolle von Zuhörenden versetzt werden, psychologische Zusammenhänge nicht aufzudrängen und jede Meinung aus dem Gewebe des Textes herauszuhalten, also ein Garn ohne moralische Knoten zu spinnen. In der Erzählung schweigt der Verfasser. Er hat seine Sprache der erzählenden Gestalt geliehen. Es ist Stevensons höchste Kunst, dass er seinen sehr unterschiedlichen Figuren hörbare Stimmen zu geben versteht. Feuchtwanger rühmte: Jeder seiner Menschen spricht seine eigene Sprache, die ihm einmalig aus dem Mund geht, so natürlich, wie er seine einmalige Haut hat. Dies gilt nicht nur für die Erzählungen im engeren Sinn, sondern auch für Stevensons Romane. In der Schatzinsel spricht der Schiffsjunge. Die autoriale Autorschaft in Jekyll und Hyde wird gebrochen, wenn Dr. Lanyon erzählt und Jekyll selbst vor den Vorhang tritt und seine Sicht des Falls darstellt. Nichts ist schwieriger für einen Autor, als diese Technik des Stimmegebens auf Gestalten anzuwenden, die unter dem eigenen Sprach- und Assoziationsniveau angesiedelt sind. Zu gern spricht dann aus dem einfachen Mann die romantische Vorstellung des Autors, wie der einfache Mann zu sprechen habe. Stevenson beherrschte diese Technik meisterhaft. Und ein Kabinettstück lieferte er mit der Südseegeschichte »Der Strand von Felissar«. Sie wird erzählt aus der Perspektive, nein, aus dem Mund eines Kobra-Händlers, eines wenig sensiblen und mäßig intelligenten Menschen. Die Erzählung wirkt lebendig, weil im Wortsinn sprechend. Der Leser hat das Gefühl, am Kamin zu sitzen und diesem Händler zu lauschen, der sein Garn spinnt. Ein Mann, der Stevenson deshalb gleicht, weil er, mit Benjamins Worten, den Docht seines Lebens an der sanften Flamme seiner Erzählung vollkommen könnte verzehren lassen. Benjamin, der seine Theorie des Erzählens ausdrücklich auch auf Stevenson bezog, bemerkte: Das Märchen lebt insgeheim in der Erzählung fort. Der erste wahre Erzähler ist und bleibt der von Märchen. Stevenson, der am Edinburger Kamin mit Erzählungen schottischer und keltischer Märchen und Mythen aufwuchs, die ihm sein Vater und sein Kindermädchen erzählten, wurde zum Schluss selbst wieder zum Märchenerzähler. Während seiner kurzen, glücklichen Jahre in der Südsee hatte er die polynesische Lebensart derart intensiv aufgenommen, dass es ihm gelang, die Insel der Stimmen und das Flaschenteufelchen zu erzählen, als spräche ein samoanischer Erzähler zu seinen eigenen Leuten. Das Flaschenteufelchen verschränkte europäische Märchenmotive mit den Vorstellungen und dem Sprachverhalten der Eingeborenen. Die Erzählung wurde von einem Missionar ins Samoanische übersetzt und die Leute von Samoa, die Stevenson als das an Unterhaltungen reichste Volk unseres Planeten bezeichnete, akzeptierten sie, wie selbstverständlich, als eine ihrer eigenen mythologischen Geschichten. Damit war Robert Louis Stevenson, der aus einer Gesellschaft kam, in der Erzählen und Zuhören immer mehr schwanden, weil erzählwürdige Erfahrungen vernichtet wurden, wieder an den Ursprung des Erzählens zurückgekehrt. Ans Märchen wie aus Kells Kindertheater. Ans beschwörende Sprechen auch über einen mythischen Zustand. Das goldene Zeitalter der Kindheit. Die Leute von Samoa wussten das. Für sie war der schlachsige schottische Schriftsteller mit dem traurigen Don Quixote-Gesicht schlicht Tusitala, das ist der Geschichtenerzähler. Am 3. Dezember 1894 traf ihn auf der Veranda seines Hauses, buchstäblich wie der Blitz aus heiterem Himmel, ein tödlicher Gehirnschlag. Sein Grab liegt, wie er es sich gewünscht hatte, auf dem Gipfel des seinen Besitztum überragenden Berges Waea, wo ihn befreundete samoanische Häuptlinge zur Ruhe geleiteten. Ein Stein, unter dem später auch die Asche seiner 1914 verstorbenen Frau Fanny beigesetzt wurde, bedeckt das Grab. Dieser Stein hat die Form eines Sarkophags. Passender wäre die Form eines Boots gewesen. Denn bereits 10 Jahre vor seinem Tod hatte er bei einem Aufenthalt auf der Insel Hyères an der französischen Mittelmeerküste, als ihn ein schwerer Krankheitsanfall an den Rand des Grabs brachte, sein eigenes Requiem geschrieben. Die Verse stehen nun auf einer Bronzetafel auf dem Grabstein. Under the white and starry sky, dig the grave and let me lie. Glad did I live and glad did I die, and I laid me down with a will. This be the words you gave to me. Here he lies where he longed to be. Home is a sailor, home from the sea, and the hunter home from the hill. Im Forum Kultur hörten Sie das Porträt Robert Louis Stevenson, ein Weltreisender auf wackeligen Beinen, von Klaus Modig. Es sprachen Pierre Besson, Hans Kemmler, Dieter Hufschmidt und Maria von Bismarck. Ton und Technik Frauke Schulz und Monika Beuchel. Regieassistenz Louise Rode. Regie Gottfried von Einem. Redaktion Alfred Paffenholz. Sie hörten eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahre 1997. Text und Ton der Sendung können Sie auch im Internet abrufen. Die Adresse www.radiobremen.de. Radio Bremen schreiben Sie bitte in einem Wort.